als ich sah«, begann der Kleinbürger, »dass die Hausmeister trotz meiner Worte nicht hingehen wollten, weil es, wie sie sagten, schon spät war und er vielleicht böse würde, dass sie zu so später Stunde noch kommen, kränkte es mich, ich konnte nicht mehr schlafen und begann mich zu erkundigen. Und nachdem ich mich gestern erkundigt hatte, ging ich heute hin. Als ich zum ersten Mal kam, war er noch nicht da. Als ich nach einer Stunde wiederkam, empfing er mich nicht. Und als ich zum dritten Mal da war, ließ man mich zu ihm. Ich erzählte ihm alles, wie es war. Er lief im Zimmer herum und schlug sich mit der Faust vor die Brust. »Was macht ihr mit mir?« sagte er. »Ihr Räuber! Hätte ich das gewusst, ich hätte ihn durch die Polizei holen lassen.« Dann lief er aus dem Zimmer, rief jemand und begann in einer Ecke mit ihm zu sprechen. Dann kam er wieder zu mir, fragte mich aus und schimpfte auf mich. Und er machte auch viele Vorwürfe. Ich aber teilte ihm alles mit, sagte auch, dass ihr gestern nicht gewagt hättet, mir auf meine Worte zu antworten und dass ihr mich nicht erkannt hättet. Da begann er wieder herumzulaufen, sich vor die Brust zu schlagen und sich zu ärgern. Als man aber euch anmeldete, sagte er, »Nun, schlüpfe hinter die Wand, bleib dort, rühr dich nicht, was du auch hören wirst«, und brachte mir selbst einen Stuhl dorthin und schloss mich ein. »Vielleicht werde ich dich noch ausfragen«, sagte er. Als man aber Nikolai hereingeführt hatte, ließ er mich hinaus, nachdem ihr gegangen wart. »Ich werde dich noch einmal bestellen«, sagte er, »und werde dich noch allerhand fragen.« »Und hat er Nikolai in deiner Gegenwart verhört?« »Nein. Erst als er euch hinausgeleitet und mich hinausgelassen hatte, begann er Nikolai zu verhören.« Der Kleinbürger hielt inne und verneigte sich plötzlich noch einmal tief und berührte wieder mit einem Finger den Boden. »Vergebt mir die Beschuldigung und meine Bosheit.« »Gott wird dir vergeben«, antwortete Raskolnikow, und kaum hatte er es gesagt, da verneigte sich der Kleinbürger wieder vor ihm, aber diesmal nicht bis zum Boden, sondern nur halb so tief, drehte sich langsam um und verließ das Zimmer. »Alles hat seine zwei Seiten. Jetzt hat alles zwei Seiten«, wiederholte Raskolnikow bei sich und ging zuversichtlicher als je aus dem Zimmer. »Jetzt werden wir kämpfen«, sagte er mit einem boshaften Spottlächeln, als er die Treppe hinabstieg. Das boshafte Lächeln galt ihm selbst. Mit Verachtung und Scham erinnerte er sich jetzt an seinen Kleinmut.